nix wie Hunde, locker mit den Frauen, die machen das ganz verrückt. Zuerst kriegst du ne Kopfhörer, aber dann weißt du nicht mehr, wie das weitergeht. Nix wie Hunde, locker mit den Frauen, die machen das ganz verrückt. Zuerst kriegst du ne Kopfhörer, aber dann weißt du nicht mehr, wie das weitergeht. Mit der Frau.